Ah ja, da läuft was. Gut, Heinerle zeichnet auf. Ja, dann eröffne ich mal die Team PolGF-Sitzung am 23.02.2016. Wünsche einen wunderschönen guten Abend. Freue mich sehr, dass ihr so zahlreich da seid. Ja, und dann legen wir gleich los. Ich muss mal eben scrollen. Sekunde. Ja, haben wir jemanden, der Protokoll machen kann? Ah, Geoffrey, jetzt kannst du weitermachen. Wir haben gerade eben angefangen. Es tut mir sehr leid, ich habe irgendwie die wunderbare Welt des Internets. So, was habt ihr schon gemacht? Eröffnet. Timing. So, dann, wir haben Moderation, wir haben Protokoll, wir haben Aufzeichnung, wir haben Eröffnung und dann haben wir als nächstes direkt die bundesweiten Themenwochen als ersten Punkt, denke ich. Ich denke, ich darf an Michael übergeben. Falsch. Heute hat Olaf eingetragen. Passwort? Olaf. Okay, ich mache mal weiter. Okay. Die Themenwochen, sie Ja, beginnen Olaf. am 27. Februar, das heißt also am Samstag. Unsere Themenwoche ist ja hinlänglich bekannt und schon diskutiert worden. BGE, Industrie von morgen. Wir haben eine volle Woche dafür Zeit, aber darüber hinaus gibt es natürlich auch die Möglichkeit, förderhin BGE und Industrie von morgen noch zu diskutieren in den KVs auf Bezirks-, Landesebene, wo immer auch. Wir haben auf dem Bundesparteitag dankenswerterweise die Flyer und Logfiles aufgrund der guten Organisation vorrätig gehabt und auch schon unterverteilt. Zumindest an die Landesverbände, die sich dort eingefunden haben. Wir werden, oder nein, wir möchten auch gerne als diejenigen, die das weitestgehend organisiert haben bis jetzt, wir möchten gerne, dass aus den Landesverbänden auch eine Rückkopplung erfolgt, so dass wir einen Überblick zumindest grob bekommen können, wer denn wo was macht. Das heißt also, im Pad in Zeile 55 ist jetzt der Link zur Themenwoche BGE eingetragen. Und unsere Bitte an euch, tragt die euch zur Kenntnis gebrachten Veranstaltungen dort auch ein. Eine weitere Komponente ist natürlich, was machen wir als nächstes? Wir schauen voraus auf das zweite Quartal 2016. Hier ist die Frage, welches Thema werden wir befassen? Hier gibt es auch längst Input. Wir haben zunächst einmal die vielen Themen, die wir ja für die zweite Themenwoche, also die BGE ist die zweite Themenwoche, schon diskutiert haben. Wir haben aber auch neue Themen, die auch vom Bundesvorstand kommen. Und insofern hätte ich an dieser Stelle mal die Frage auch an Michael gerne gerichtet, wie er sich das konkret vorstellt, wie wir da zusammenkommen können. Danke. Ja, also Astrid hatte ja schon vor 1 oder 2 Wochen darauf hingewiesen, dass der BUFO oder dass wir ja 3 Schwerpunktthemen im Bundestagswahlkampf haben und es wäre sicherlich geschickt, diese Themen auch im Rahmen der Themenwochen zu behandeln. Finde ich auch. Und wir waren auch gestern in der kleinen Runde im Organisationsmumble mit Hermi, die auch darauf verwiesen hat, dass eine Kampagne zur Drogensuchtpolitik nicht schlecht wäre, zumal da ja auch ein Aktionstag ansteht und wohl auch etwas Material schon vorbereitet wird für eine Kampagne. Also das wäre auch ein Thema. Ich habe dann auch gesagt, ich fände es gut, wenn die Auswahl der Themen auf breiter Basis geschehen würde, am liebsten über der Mitgliederbefragung, aber Hermi sagte, das sei zeitlich jetzt wohl nicht machbar, so eine Befragung durchzuführen. Insofern müssen wir uns überlegen, wie wir denn eine Themenauswahl behandeln wollen, das heißt, welches Thema wir denn daraus auswählen wollen, wie wir das machen wollen. Und das ist ja auch eine Frage an den Bufo, vertreten durch Astrid heute. Habt ihr da Ideen, wie diese Auswahl passieren sollte, wenn es halt über eine Mitgliederbefragung nicht geht? Beim letzten Mal haben wir das ja quasi über eine Befragung der PolGFs der Landesverbände gemacht. Ja, es kommt immer ein bisschen drauf an. Ich denke, ihr könntet es auch einfach mal einmal vorgeben. Und sagen, okay, nächstes Mal fragen wir auch wieder rund. Prinzipiell gesehen finde ich ja, dass die Themenwochen eigentlich auch sehr schön sind, um eben auch ein bisschen innerparteiliche Bildung zu treiben und nicht nur nach außen, sodass ich eigentlich auch immer schwer dafür bin, eigentlich dann mal zu gucken, dass wir das machen, wo wir dann gesagt haben, das machen wir im Bundestagswahlkampf, und dass wir dann vielleicht einfach zumindest eine Vorauswahl aus den Themen nehmen oder aus dem Themenkreis und dann die PolGFs fragen, okay Freunde, was hättet ihr davon ganz gerne? Das wäre mir persönlich ganz lieb. Ja, dann würde ich vorschlagen, dass wir beim nächsten Mal Themen ins Bett eintragen, zur Auswahl stellen. Einmal von euch, ist ja im Prinzip klar, welche Themen ihr einstellt, mir auch mit der Drogensuchtpolitik und vielleicht weitere Vorschläge auch von den PolGFs, dass die als Auswahl nächste Woche zur Verfügung gestellt werden und dass wir dann die Woche drauf wieder ein Abstimmungsverfahren machen über die Landesverbände, sprich über die PolGFs. Das scheint mir dann, wenn eine Mitgliederbefragung direkt jetzt nicht durchgeführt werden kann, immer noch die breiteste Basis zu sein, um ein Thema auszuwählen. Ja. Denke ich auch. Und bei allem anderen bin ich der Ansicht, sollten wir einfach weiterarbeiten wie die Heinzelmännchen, dass wir tatsächlich dann entsprechend auch Positionen haben etc. pp., damit wir, wenn wir es dann tatsächlich in die Parlamente schaffen, auch was haben, was wir da vertreten können. Ne? Aber jetzt erstmal, damit wir auch ertüchtigt sind einfach für die Bundestagswahlkampagne, finde ich, sollten wir uns auf die Themen auch wirklich mal stürzen. Sehr gut. Gibt es dazu weitere Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Ich hätte selbst noch eine, die dann wohl eher an Michael und Olaf geht. Bei mir im Kreisverband ist das Material mittlerweile angekommen, sehr positiv begutachtet worden, aber es ist nochmal die Nachfrage gekommen nach Informationen zum Thema Finanzierungsmöglichkeiten, auch weil wir ja davon ausgehen können, dass das eine Frage ist, mit der wir auch im Infostand konfrontiert werden. Was ist denn dazu das aktuellste und jüngste, was wir da an Content haben? Und wo kann ich das finden? Ja, am einfachsten ist es, sich die Aufzeichnung von der Veranstaltung letzte Woche, Mittwochabend, anzuhören. Da hat der Jürgen ist auch eingegangen auf die Finanzierung, die an sich kein Problem ist. Er hat das dann auch kurz erläutert. Also das wäre, glaube ich, am geschicktesten, sich die Aufzeichnung nochmal anzuhören. Du weißt, welche Veranstaltung ich meine. Ich weiß, welche du meinst. Schriftlich haben wir nichts. Also ich frage tatsächlich auch aus dem aus dem Gesichtspunkt her, also wirklich von der Infostandperspektive her, was ich Leuten in die Hand drücken bzw. sie darauf verweisen könnte. Und eine dreistündige Mumble-Aufzeichnung ist tatsächlich möglich, sie darauf zu verweisen, aber jetzt nicht die niedrigste Hürde. Naja, es war ein 10-Minuten-Vortrag von Jürgen. Ich weiß gar nicht, an zweiter Stelle, glaube ich. Soweit ich weiß, arbeitet man aber an einem Papier, nur da müsste man Gernot fragen oder auch den Stefan, was er da mitbekommen hat, weil die Diskussion gab es, ob wir jetzt schon zur Finanzierung nochmal ein extra Blatt machen. Da bin ich nicht ganz auf dem Laufenden. Also gegebenenfalls nächsten Dienstag nochmal nachfragen, wenn Gernot wieder mit dabei ist. Kannst du noch kurz mir ein bisschen Arbeit ersparen und den Link zur Aufzeichnung ins Pad packen oder findest du den gerade selbst nicht? Ich habe noch nie eine Aufzeichnung gesucht. Ich vermute im Krähennest, oder? Na gut, dann werde ich mir selber mal die Arbeit machen. Danke dir. So, das wäre das. Gibt es dazu noch weitere Fragen? Wenn dem nicht der Fall ist, wäre der nächste Punkt die Aktion Freiheitsserver. Gibt es dazu von deiner Seite, Astrid, Neuigkeiten oder läuft hier ausreichend? Das ist erstmal ausreichend. Okay, gut. Wahlkampf Baden-Württemberg. Haben wir da jemanden da, der was erzählen kann? Scheint gerade der letzte Fall zu sein. Wahlkampf Rheinland-Pfalz, da haben wir aber jemanden da. Ja, schönen guten Abend. Das Wahlkampf läuft. Zurzeit halt die normalen Sachen, Plakate aufhängen, Infostände abhalten. Dann haben wir noch unsere Kampagne, die morgen nochmal rausgeht. Wir haben die jetzt um einen Tag nach hinten gelegt, auch wegen dem BPD und dem Spot. Dann haben wir am 5.3., wie ich schon öfter vorgestellt habe, ein Wahlkampf-Event in Koblenz. Da habe ich heute Zusage von der NRW-Fraktion bekommen, dass sie mindestens zwei Referenten kommen, eventuell gar mehr. Es probieren sich dann noch mehr Leute Zeit frei zu schaufeln. Da gebe ich hier mal weiter. Klasse wäre es auch, wenn wir dort noch ein paar Besucher, Zuschauer hätten, damit es nicht so leer aussieht, sollten Medien anwesend sein oder von vor Ort werden wir wahrscheinlich auch so ein, zwei bekommen. Da sieht es immer blöd aus, wenn du fünf Mann im Publikum sitzen. Also wer da Zeit hat, Koblenz ist eine schöne Stadt und das Forum ist auch schön und wir machen auch schon nachmittags einen Infostand, also da kann man schon ein bisschen uns im Wahlkampf nochmal unterstützen. Dann gibt es noch andere Termine, kleinere Sachen in anderen Städten, die habe ich jetzt nicht alle einzeln aufgeführt und interessant ist, dass der Spot, den wir ja auch am BPT gezeigt haben, auch eine sehr positive Resonanz außerhalb unserer Bubble hatte. Also wir haben ein paar Anfragen gekriegt von außerhalb, die diese selbstkritische, ironische Art bei den Piraten halt sehr gut gefunden haben. Das wäre es aus RLP. Sehr gut, ich danke dir. Gibt es dazu Fragen? Ja, im Pad-Chat wird die Frage gestellt, gibt es auch einen Link zum Koblenzer Event? Gibt es nächste Woche. Da haben wir den fertig, weil ich wollte das Event erst veröffentlichen, wenn die Referenten mit ihren Themen wirklich hundertprozentig feststehen. Sonst, wenn da am Anfang nichts drauf ist, guckt keiner ein zweites Mal drauf und das wollten wir nicht. Es wird auf jeden Fall was geben. Es wird auch Flyer geben und auch Plakate zur Einladung. Gut, ich sehe und höre keine weiteren Fragen. Dann gehen wir ohne große Umschweife als nächstes zum Thema zweites Real-Life-Treffen der Themenbeauftragten und politischen Geschäftsführer. Ja, das habe ich eingetragen, weil das war so ein Tenor auf dem Bundesparteitag, dass wir das jetzt nochmal angehen sollten. Also das Themenbeauftragten-Treffen zusammen mit den Folge-Fs diesmal. Ich habe es heute nicht geschafft, das Pad richtig aufzusetzen, habe gerade was zusammengezimmert für die Planung. Das wird jetzt ständig erweitert und gehen wir an. Mehr kann ich dazu noch nicht sagen. Es steht schon 2, 3 Themenvorschläge drin und wo wissen wir noch nicht, wann wissen wir noch nicht, das müssen wir alles abstimmen. Also das beginnt jetzt mit der Planung. Gut, das ist also eine Vorinfo. Dann gucken wir doch direkt weiter zu den Polgef-Berichten. Astrid, fang doch mal mit dem Bund an. Ja, wir waren auf dem Bundesparteitag, haben uns davor natürlich auf den Bundesparteitag auch entsprechend vorbereitet. Jetzt laufen die Vorbereitungen für ein BEO an, weil wir haben da ja was zugesagt. Und kümmern uns auch darum, die restlichen Aufträge aus dem Bundesparteitag abzuarbeiten. Das ist jetzt, was momentan so läuft. Christos ist mal wieder in Sachen Piraten kräftig unterwegs, deswegen ist er heute auch nicht hier. Alles klar. Gibt es noch Fragen an den Bundesvorstand oder an den Bund vielmehr? Scheint nicht dafür zu sein. Jawohl. Komm mal schnell durch heute. Ich sehe schon, Baden-Württemberg sehe ich gerade niemanden. Gehe auch nicht davon aus, dass jemand da ist, weil wegen Parallelvorstandssitzung Bayern. Olaf, ich darf an dich übergeben. Ja, danke. Ich mach's kurz. Bei uns gibt es eine neue Entwicklung wegen des Netzkongresses, den wir ja für Ende April vorgesehen haben. Wir werden das ist eine neue Entwicklung vom Bundesparteitag her, wahrscheinlich diesen Netzkongress mit den nordrhein-westfälischen Piraten ausrichten und das dann höchstwahrscheinlich auch in Nordrhein-Westfalen. Konkretisiert hat sich das in den letzten 48 Stunden noch nicht weiter, also von wegen Tagesordnung, Referenten und um wie viel Uhr was genau gemacht wird, wie viele Slots dabei sein werden. Denn wenn wir das also gemeinsam machen, dann hat natürlich auch Nordrhein-Westfalen, sprich also die Piraten in Nordrhein-Westfalen, haben natürlich auch ein Vorschlagsrecht, was die neuen Referenten, die dann also dazukommen, betrifft und wie die Slots verteilt werden. Warum machen wir das? Nun, die Nordrhein-Westfalen haben natürlich auch Termine und Wahltermine insbesondere vor sich, während wir in Bayern jetzt noch nicht konkret etwas in Aussicht haben. Und wir haben uns gedacht, wenn wir uns zusammensetzen und das gemeinsam machen, dann nutzt es uns beiden, also unseren beiden Landesverbänden. Hinzu kommt, wenn wir das überdies noch mit der Bundes-PR zusammen machen, dann haben wir quasi so ein Dreiergespann, dass das auch bundesweit promoted wird, wie bei der SEKON. Bei der SEKON noch ein Nachtrag. Ich weiß gar nicht, ob das hier schon diskutiert worden ist, aber die SEKON, also die Piratensicherheitskonferenz, um das auf Deutsch zu sagen, hat ja den Zweck auch erfüllt, dass man in bestimmte Kreise hineinkommt. Der Primärzweck war jetzt nicht, in allen Medien zu stehen, sondern als fachkompetent da in die Zirkel zu gelangen. Das haben wir erreicht. Wir haben überdies sogar neue Mitglieder gewonnen. Das haben wir am Sonntag dann festgestellt, dass also über die Piratensicherheitskonferenz und durch den Bundesparteitag wir neue Mitglieder bekommen haben. Das ist doch ein schöner Nebeneffekt. Das nur zur SEKON. Wir haben Kampagnen zu laufen, nämlich die Themenwoche BGE, die promoten wir auch bayernweit. Unsere eigene Kampagne, Wie digital ist deine Gemeinde, wird weitergeführt, läuft also während wir hier sprechen, und das Volksbegehren für eine unabhängige Justiz in Bayern. Da werden wir nicht auf die benötigte Zahl an Stimmen kommen, nichtsdestotrotz läuft die Kampagne noch. Bundesparteitag, das hat ja Astrid gerade schon angesprochen. Der Bundesparteitag hat natürlich auch den Zweck erfüllt, dass wir uns weiter vernetzen. Siehe oben sozusagen, also dass der Netzpolitikkongress jetzt nicht nur ein einzelnes bayerisches Phänomen bleibt, sondern dass er in Kooperation wahrscheinlich ausgerichtet werden wird. Das ist zum Beispiel ein Aspekt, den ich hier schon veröffentlichen durfte. Wir werden aber, was Bayern betrifft, wir haben ja Bezirksvorstände und Bezirke, 7 an der Zahl, jetzt in 10 Tagen ein Wochenende haben, wo wir wieder als Landesvorstand mit den Bezirksvorständen Dinge besprechen. Also das reicht von der Finanzierung der Bezirke über Präsentationstöpfe und im Weiteren natürlich auch die Aufstellungsversammlungen, die bei uns ja anstehen, bei uns allen anstehen für die Bundestagswahl. Da wird einiges zu organisieren sein. Nun gut, das also aus Bayern. Wenn es Fragen gibt, einfach stellen. Danke. Also keine Frage, vielleicht eine Anmerkung. Also was mir, ich war ja da gewesen, soweit, so gut alles das war, aber ich hätte mir gewünscht, dass die Sache auf jeden Fall bilingual ist. Also nur auf Englisch das zu machen, fand ich ja ein bisschen schlecht gelaufen, weil es wäre die Leute, die sich dafür interessieren, aber vielleicht im Englischen und dann auch teilweise im Technischen, aber Englischen sich nicht so auskennen sind, haben wir dann auf der außen vorgelassen. Und ich hätte mir gewünscht, dass es zumindest eine Art Übersetzung oder zumindest auch, wie gesagt, zweisprachig oder bilingual angeboten wird. Das vielleicht als Anregung. Ja, das ist richtig. Beispielsweise hätte ich mir bei einem Bundesparteitag auch noch eine Gebärdensprachvermittlerin gewünscht. Es hapert manchmal an wirklich Kleinigkeiten. Und auch bei den Referenten ist es so, die haben zum Teil sehr spät erst ihre Reden vorbereitet oder Abstracts zugestellt, sodass wir also hätten einen Simultanübersetzer rekrutieren müssen, um manches zu machen. Gerade auch, was den letzten Beitrag betraf, der war ja dann, da er nicht in Englisch vorlag, tatsächlich auf Deutsch. Zumindest nehme ich das aber mal mit. Wir werden ja noch eine Nachbereitung haben, auch mit den Piraten aus Oberbayern, die ja Mitorganisatoren sind der Piratensicherheitskonferenz. Und da werde ich das mit einbringen, dass wir also beim nächsten Mal darauf achten, dass zumindest ein Abstract oder weite Teile der Reden auch in Deutsch vorrätig sind. Also die Pressemitteilungen sind an die Bundesmedien, die deutschen Bundesmedien, ja auf Deutsch gegangen. Da waren die Zusammenfassungen von mir dann auf Deutsch. Ja, also ich denke auch, also es ist, sagen wir mal, wenn man das Dart for Life vor Ort sein will, ist natürlich sehr kostenintensiv. Viele werden sich das nicht leisten können. Wir haben auch einen großen Beitrag investiert, um da dabei sein zu dürfen oder können, und da ist es halt die Leute, die das sich am Stream anschauen und wie gesagt diese Sprachbarrieren haben, da sollte man schon zumindest irgendwie ein deutsches Pendant haben, also nur in Englisch zu machen als deutsche Partei, als Ausrichter, finde ich einfach semi gut, sage ich es mal so. Also das nur als Kritik, eine positive, konstruktive Kritik. Ja, vielen Dank, Jörg. Ich habe eine Frage nach Bayern. Ja, bitte. Und zwar gibt es in der Flaschenpost einen Artikel, der ist überschrieben mit Demo in München, Doppelpunkt. Unterstützt Apple im Streit mit der US-Regierung, Ausrufezeichen. Jetzt habe ich da ein bisschen recherchiert und bin darauf gestoßen, dass das unter anderem von den Piraten mitgetragen wird. Habe ich ehrlich gesagt ein Problem damit. Ich weiß nicht, wie das die anderen sehen. Also ich möchte eigentlich kein Großkonzern noch dazu, einen US-amerikanischen, in irgendeiner Weise in seiner PR, in seinen PR-Machenschaften unterstützen. Ja, danke. Die Frage fasse ich so auf, dass es dir ganz konkret um den US-Konzern Apple geht. Tatsächlich. Ja, ich schicke mal ein paar Links rein, da kann man das alles nachlesen. Ja, tatsächlich geht es hier aber nicht um Apple, sondern um den Sachverhalt, dass ein US-Geheimdienst über einen einzelnen Richterbeschluss möchte, dass ein Handy eines Terroristen geknackt wird. Das ist auch die Grundlage dafür, dass wir in München eine Demonstration angemeldet haben. Wenn ich richtig informiert bin, müsste das auch laufen. Das war relativ kurzfristig angesetzt. Das wird auch unter anderem mit der FDP gemacht, zum Beispiel Jimmy Schulz. In den Details bin ich nicht, weil das quasi ein Work in Progress ist. Das heißt also, der Organisator ist in diesem Fall Arnold Schiller. Der dürfte euch auch bekannt sein, denn er hat mehrere Demonstrationen, auch Großdemonstrationen schon in München durchgeführt. Die letzte große war beispielsweise zu TTIP im letzten Jahr und die Freiheit statt Angst Demonstration in diesem Jahr. Also liebe Täler, mir sind die Details sehr wohl bewusst, um was es hier geht. Ja, trotz allem, ich konstruiere mal ein anderes Beispiel. Die AfD, die hält doch auch viel von Volksentscheiden und dergleichen Dinge mehr. Ne? Da kann man ja, da gibt's Schnittmengen mit den Piraten. Ich denke mal nicht, dass wir trotzdem mit der AfD, wenn die AfD jetzt aufruft, für Volksentscheide mit der AfD gemeinsame Sachen machen. Also ich sehe ganz klar Konzerne dieser Art, noch dazu mit so einem Geschäftsplan wie Apple, als Gegner der Demokratie, ja. Und deshalb würde ich mich als Pirat klar dagegen verwehren, dergleichen Dinge zu unterstützen. Und noch dazu, das steht ja wirklich plakativ so da, unterstützt Apple im Streit mit der US-Regierung. Also da fehlen mir alle Worte, sorry. Entschuldigung, wenn ich da einmal kurz einen Kommentar mit reingeben darf. Es geht hier um ein Unternehmen, das von einer Regierung gedungen werden soll, Backdoors in ihre diversen Geräte einzubauen, damit die Geheimdienste der Regierung die Menschen dort, die das Zeug nutzen, besser ausspionieren können. Das jetzt, also die Unterstützung, das zu verhindern, jetzt mit einer Unterstützung für die AfD zu vergleichen, finde ich mittelgradig sportlich. Und ich denke, die Diskussion sollten wir dann auch mal etwas sachlicher und anderenorts führen. Das können wir gerne tun. Da können wir in den Tiergarkäfig gehen, dem Argument, dass dort ein armes Unternehmen gezwungen wird, vom US-Geheimdienst irgendwas offenzulegen, kann ich entgegenhalten, dass per Gesetz, das für alle US-amerikanischen Unternehmen per se gilt. Es gibt auch unter anderem als Gegenbeispiel den Slogan IT-Sicherheit made in Germany, ne, wo das in, ja, in Germany gibt es das eben es, noch nicht. Es ist okay, aber das wäre eine Diskussion, die dann tatsächlich andernorts zu führen wäre. Ja, weil wir sind jetzt tatsächlich jetzt rein thematisch auch bei den Berichten der politischen Geschäftsführer der Länder und wir haben auch nur noch eine halbe Stunde Zeit. Wir machen ja nur von 20 bis 21 Uhr. Im Anschluss können wir das dann bestimmt gerne ausführlich diskutieren. Aber ich glaube nicht, dass jetzt im Moment der Zeitpunkt dafür ist. Und wie gesagt, also den Vergleich fand ich jetzt doch arg sportlich. Der war sicherlich sportlich, aber man muss ja auch dann mal ein paar Vergleiche finden, die zum Nachdenken anregen. Aber ich bin jetzt erstmal fertig und warte dann auf ein Podium, wo man das weiter diskutiert. Danke. Gut, wenn ich dann zu Bayern sonst nichts mehr höre, können wir zum nächsten Land gehen. Es ist das schöne Berlin. Da ist jetzt, glaube ich, niemand da. Wir gucken weiter. Brandenburg, Thomas Langen, der ist aber da. Der ist da, wünschen schönen guten Abend. In der letzten Woche ist jetzt nichts passiert in unserem Lande, worüber es zu richten gibt. Der Landratswahlkampf im Havelland stattfindet, der wird fortgesetzt. Und in Frankfurt-Oder wird unsere Regionalgeschäftsstelle am Samstag eröffnet werden. Und laut unbestätigten Gerüchten soll da wohl auch Christos dabei sein. Und in Frankfurt-Oder soll auch ein Stand zum BGE stattfinden. Den habe ich auch im verlinkten Pad eingetragen. Fragen beantworte ich gerne. Dann stellt ihm Fragen, wenn ihr welche habt. Scheint fürs Erste nicht der Fall zu sein. Wir können also gleich weiter zu Bremen. Scheint niemand da zu sein. In Hamburg. Auch nicht. Hessen, Alex Schnapper. Ja, der ist nicht da. Ich vertrete ihn einfach mal so spontan. Ja, was hatten wir gehabt? Wir hatten den BPD, da saß ja der halbe Landesvorstand auf der Bühne. Ansonsten läuft bei uns der Wahlkampf mit vielen Terminen und Aktionen, auch bei den lokalen Medien. Besondere Schwerpunkte, wie gesagt, Frankfurt, Darmstadt, Kassel und einige Kreise. Und ansonsten Tagesgeschäft und wir planen eine Live-LAFO-Sitzung diesmal in Marburg, damit wir durchs Land mal rumkommen und uns die Leute direkt mal auf die Fresse hauen können, sage ich mal so. Ansonsten das übliche Tagesgeschäft, was Schnappi letztes Mal auch schon vorgestellt hat. Okay, gibt es Fragen dazu? Scheint nicht der Fall zu sein. Wir springen also direkt weiter zu Mecklenburg-Vorpommern. Ist da jemand da? Scheint nicht so zu sein. Dann gucken wir Niedersachsen. Adam Wolf. Da. So, hört mich jemand? Ja. Okay, dumme Frage, ich weiß, aber nur sicherheitshalber. Neues Headset und so. Also erstmal, es war ein Vergnügen, euch kennenzulernen auf dem Bundestreffen. Es hat wirklich Spaß gemacht mit euch. Und um es nicht zu lang zu machen, fange ich gleich an mit dem Krempel hier aus Niedersachsen. Und zwar haben wir zwei konkrete Veranstaltungen zur BGE-Woche im Moment. Das ist eins in Hameln und eins im Norden. In Hameln ist mit Felix Köln aus Köln und da werden wir wohl alle oder zumindest die meisten aus dem Vorstand auch aufschlagen und das so ein bisschen pushen. Und ich glaube, das wird eine ziemlich schöne Veranstaltung. Dann haben wir die ersten Ausstellungsversammlungen geplant und terminiert zur Kommunalwahl. Da stehen die Daten eh, die lese ich jetzt nicht einzeln vor. Ich glaube, ihr könnt alle gut lesen. Dann haben wir die ersten Kandidatenschulungen angeleiert. Unsere Sandra hat das gemacht und auch ziemlich konkret, 21.05. und 11.06. Da haben wir so gewisse Terminschwierigkeiten noch. Der Ort ist noch nicht fest, weil sie noch keine festen Räume hat. Und Inhalt steht hier auch, How-to, Fraktionsarbeit und so weiter und so weiter. Dann eine neue Idee, die jetzt aus der Basis an mich herangetragen worden ist und die ich jetzt ein bisschen ausgebaut habe und weitergegeben. Das ist gleichgeschlechtliche Paare um Pfingsten. Aha, wer schreibt hier? Diese Kondome, die Orangen mit hier kommt ein Pirat, hattet ihr schon? Lese ich hier gerade. Kann da jemand was zu sagen? Wo liest du das? Weil ich höre davon das erste Mal, auch wenn ich das nicht gut finde. Naja, also diese Kondome hatten wir noch nicht, aber Kondome gab es schon mal. Das ist nicht wirklich was Neues. Die hatten dann halt einen Logoaufdruck und irgendeinen netten Spruch auf der Rückseite stehen. Das haben wir beim letzten CSD auch verteilt. Okay, dann habe ich das gerade neu erfunden, aber auf jeden Fall fand ich die Idee ganz gut. Der Kommentar, hier kommt ein Pirat, auf, also schön orange Verpackung, und die verteilen wir dann irgendwie angelegentlich an Ständen und ähnlichem. Was für eine Idee, mal weiterentwickeln, mal gucken, was ihr dazu meint. Dann 9. März haben wir ein Bürgeramt geplant in Hannover im Pavillon zum Thema Bürgerwehren, habe ich letztes Mal schon angekündigt, hat sich nur konkretisiert jetzt. Dann eine neue Idee, mehr oder weniger neu, ist eine Webseite für Abfrage für Bürger bei BND und LKA. Und das sind die Links, die stehen hier, da könnt ihr euch das gerne mal angucken, woher wir die Informationen kriegen würden. Und meine Idee war eventuell auch deutschlandweit, dass wir eine Webseite einrichten der Piraten mit der einfachen Maske, wo man also nur die Grundsachen eingibt, also Name, Adresse, eventuell Ausweisnummer. Dann müsste man halt mit den Datenschutzbeauftragten mal sich zusammensetzen und sehen, wie das datenschutztechnisch aussieht und wo halt dann jeder Bürger mit ein paar einfachen Klicks sich ein PFD runterladen kann, PDF, Entschuldigung, das fertig ausgefüllt ist und das er dann einfach nur dahin schicken muss, um so eine zentrale Abfrage zu machen bei den Geheimdiensten, was über ihn so im Allgemeinen gespeichert ist. So, dann Aktion Datenhunger, da muss ich wahrscheinlich nicht viel dazu sagen, da haben wir schon drüber gesprochen, mit dem Dario, der dieses tolle Video gemacht hat, der Link ist da auf YouTube. Ich habe mit ihm nochmal gesprochen, er würde sogar selber auftauchen bei uns und aufschlagen bei Veranstaltungen und vielleicht so eine Art kleine Show machen. Das hat er nämlich schon irgendwo aufgebaut auch und uns helfen mit den Kameras, damit wir vielleicht auch so ein paar Aktionen selber machen könnten, aufgebaut auf das, was er da so macht. Also eventuell in den Innenstädten oder ähnliches und das halt filmen, ein bisschen Medieninteresse und das dann eventuell weitergeben. So, dann nächster Punkt, der erste netzpolitische Abend, den wir jetzt voraussichtlich noch nicht ganz hundertprozentig auf den 17. April gelegt haben, wird eine Serie, wie auch schon angekündigt, monatliche Veranstaltungsreihe mit wechselnden Dozenten, und da würde ich euch dann bei Gelegenheit nochmal ansprechen auf interessante Themen und jemand, der eventuell bald kommen könnte oder so. Ja, und das war's von uns in der Zwischenzeit und ja, bis demnächst. Alles klar, finde ich wunderbar, finde ich ganz toll. Gibt es Fragen dazu? In einer Anmerkung dazu, ja. Nur ganz kurz, also ich finde das ganz gut mit diesem Formularsystem, was ihr da vorhabt. Gib aber zu bedenken, es gibt sowas Ähnliches schon, das nennt sich fragdenstaat.de. Dort kann man auch mit wenigen Klicks dann eine Anfrage nach dem Bundesinformationsfreiheitsgesetz stellen. Schaut es euch am besten einfach an, nicht, dass er euch die Arbeit doppelt macht. Okay, ich denke halt nur, wenn wir eine Seite haben, die von den Piraten ganz klar gemanagt wird, also ist ja unser Schwerpunkt mehr oder weniger, auch der Datenschutz dazu, dass das vielleicht eine recht gute Werbewirkung hat für uns. Ja, auf jeden Fall. Die Idee ist gut. Also haltet uns auf dem Laufenden. Okay, Björn, vielleicht bräuchte ich dazu noch so einen kleinen Kommentar von den IT-Leuten, wie das technisch zu managen ist. Eine kurze Nachfrage, wann ist Kommunalwahl bei euch? 9/11. Alles klar, danke. So, sehr gut. Wenn es keine weiteren Fragen geben sollte, gebe ich weiter an Nordrhein-Westfalen. Da scheint heute jemand da zu sein. Übrigens, Thomas, zu deiner Frage im Pad oder deinem Kommentar bezüglich im Pad bezüglich des Bios. Da muss man natürlich schauen, wie sich das ausgeht mit dem Lauf und dem Verlauf bis zur nächsten Bundesthemenwoche. Das ist ja noch, bis dann fließt ja noch ein klein bisschen Wasser die Donau runter. Aber gut, Rheinland-Pfalz, in der Vigo, du hattest ja gerade schon. Gibt es noch was nachzubessern oder nachzuerwähnen? Nein, alles. Läuft halt bei mir normal. Also nichts nachzubessern. Wunderbar. So, dann als nächstes das Saarland. Jörg, bitteschön. Ja, hallo nochmal. Ja, von uns gibt es auch nicht so viel. Wir bereiten also jetzt das Barcamp vor am 5.3. Auch da werden wir einen Themenslot BGE haben. Ich weiß nicht, ob noch einer, ein Referent aus dem Team BGE kommt, aus der AG BGE, würde uns freuen. Ansonsten haben wir noch eine Pressemitteilung rausgegeben, weil wir ein ganzes Dorf mit Freifunk versorgt haben. Das ist auch ziemlich einzigartig bei uns in der Region. Das ist das Dorf Giesingen. Den entsprechenden Link habe ich ins Bett gestellt. Dann sind wir jetzt schon langsam dabei, die Wahlkampfvorbereitung für 2017 anzugehen. Wir werden da eventuell mit Pico NRW zusammenarbeiten. Schauen wir mal. Das ist jetzt alles in der Prüfungsphase. Und da ist auch die Idee geboren, dass wir jetzt eine Prüfung mal starten, ob wir uns für den nächsten BPT bewerben. Einfach, wir denken, das könnte ein super Synergieeffekt sein, wenn wir das kurz vor der Landtagswahl dann im Saarland machen würden. Sowas. Das sind so die im Moment die aktuellen Planungen und Bestrebungen. Darüber hinaus das übliche Engagement auf allen Ebenen mit etlichen Hüten. Ja, das war's von uns. Sehr gut, finde ich gut. Gibt es Fragen in Richtung Saarland? Scheint erstmal nicht der Fall zu sein. Sachsen ist entschuldigt. Da ist noch ein Link drin zum Thema nach Klausnitz, Flüchtlingshelfer zerreißen Tillichs Einladungen zur Dankesparty. Habe ich es nicht gelesen, kann ich natürlich nichts dazu sagen, aber der Link ist da. Sachsen-Anhalt, ist da jemand da? Scheint nicht so zu sein. Dann sind wir bei Schleswig-Holstein. Auch niemand da. Dann Thüringen. Auch nicht. Gut, dann gucken wir zu urheberrechtlicher IP. Ist Bruno da? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir zur Sozialpolitik. Da ist aber einiges zu besprechen heute. Also steht einiges im Pad. Wer möchte das erklären? Wer hat das reingeschrieben? Das hatte wohl Gernot reingeschrieben. Der ist aber auf einer Veranstaltung in Bonn, hat er vorhin in dem Chat geschrieben. Okay, kann das jemand noch erläutern? Also ansonsten kann ich es nur vorlesen für die Aufzeichnung. Scheint nicht so zu sein. Also, wie sind vor? Wir haben die BGE-Themenwoche, öffentliches Interesse ist vorhanden. Siehe Blogbeitrag. Also ich nehme an, der Blogbeitrag, der Titel des Blogbeitrags ist In Freiheit statt Vollbeschäftigung. Da muss gerade nochmal jemand TM die Anführungszeichen dran machen. Dann haben wir einen Gastartikel im. Ach so, nee. Okay, das Medium, in dem dieser Blog veröffentlicht wurde, heißt Freiheit statt Vollbeschäftigung. So, also der wurde veröffentlicht in Freiheit statt Vollbeschäftigung. Wir haben einen Gastartikel im Blog von Netzwerk Grundeinkommen, ein Interview zum Thema Piratenpartei und Grundeinkommen am kommenden Freitag bei einem lokalen Fernsehsender, offener Kanal Andernach. Ein neuer Beitrag im Sozialpiraten-Blog und die morgige Sitzung wird die Arbeitslosenversicherung und ihre Zukunft betreffen. Die morgige Sitzung, 24.02. Ich werde es natürlich auch noch mal in den Digest schreiben. Darunter dann noch die kommenden Termine, die anstehen. 25.02. um 9:30 Mammelsitzung AK Soziales. 28.02. Mammelsitzung Jobcenter-Telefonlisten. Und 2.03. um 21.15 Uhr die Mammelsitzung der AG Bedingungsloses Grundeinkommen. So viel dazu. Fragen erübrigen sich ja leider. Was heißt leider? Logischerweise. Ist ja nicht schlimm. Und wir gehen zu Gesundheit. Wolf-Strich-Trainer, nicht abgelehnt, sondern heute wegen Familienverpflichtungen nicht dabei. Die Änderungen im Gesundheitsprogramm wurden abgelehnt wegen zu konservativ. Damit bleibt alles beim alten Programm, was aus Wolfs Sicht, also der Sicht des Bundesthemenbeauftragten Gesundheit, sehr gut ist. Die Kritik von Leuten, die vorher nicht mal bei der Arbeit gesehen wurden, führt leider zu abnehmendem Engagement. Der Partei reicht das alte Programm noch lange. Ob sich deshalb jemand findet, für das Wahlprogramm etwas zu texten, ist fraglich. Nächster Termin ist ohne Wolf wegen Jahreskongress des Netzwerks Evidenzbasierte Medizin in Köln. Und die nächste Mumble-Themensitzung findet statt am 3.3. um 20 Uhr. So, das wäre das Vorlesen für heute. Wir kommen zum Umweltbeauftragten. Bernd. Scheint nicht hier zu sein. Wir gehen zur Energiepolitik. Ja, ganz kurz. Ich hatte letzte Woche ja darauf hingewiesen, dass eine Veranstaltung im Bundesnetzagentur in Würzburg war, wo zwei Piraten auch waren und sich mit Vertretern der Bundesnetzagentur auch unterhalten haben. Letztlich war das der Anlass jetzt der Bundesnetzagentur, eine Zusammenarbeit in Bezug auf Datenstruktur, Datenerhebung und Veröffentlichung anzubieten. Zu diesem Treffen gibt es einen Bericht auf unserer Website von Jörg Dietrich, der die Arbeitsgruppe Stromnetzberechnung oder Stromnetzausbau leitet. Ich habe den Link reingestellt und ja, am 4. März bin ich ja beim Projektmanagement vom Inera-Projekt, habe ich ja schon häufiger darauf hingewiesen. Schwerpunkt des Projektes Smart Metering, Smart Grids, Vernetzung und so weiter. Dazu gibt es einen Antrag oder gab es einen Antrag der Landtagsfraktion in Schleswig-Holstein zum Entwurf des Gesetzes der Bundesregierung, auch mit ausführlicher Begründung, was ja auch ein Teil unserer Position dann ist in der Partei. Ich habe den Link zu diesem Antrag der Landtagsfraktion reingestellt. Und unsere nächste AG-Sitzung ist nächsten Dienstag, 1.3. Ich selbst bin aber nicht da. Ich habe das schon ins Pad auch für nächste Woche eingetragen, weil ich da eine Veranstaltung im Rahmen der Themenwoche hier im Norden moderiere. Alles klar. Gibt es Fragen zur Energiepolitik? Das scheint nicht so zu sein. Ich mache mal eine Sammelabfrage, weil da einige leere Zeilen sind. Landwirtschaft, Asylpolitik, Kultur und Medien, Datenschutz, NSA-Skandal, Queer, Bildung, Forschung, Wissenschaft, da steht ja drin, nichts Neues, der BPT, freie Netze, Außen- und Sicherheitspolitik. Ist da jemand noch da? Ja, nur noch kurz zur Bildung. Ich hatte am BPT Netzseitengespräche, da bildet sich auch gerade wieder eine Hochschulgruppe, die mit eingebunden wird. Also da tut sich einiges auch in Zusammenarbeit mit den Sozialpiraten beziehungsweise Wirtschaft, Energie. Also das, was wir vorhatten mit dieser Vision 2040, das ist am Kommen. Das läuft. Ja, finde ich sehr gut. Gibt es noch Fragen zum Thema Bildung, Forschung, Wissenschaft? Scheint nicht der Fall zu sein. Wir kommen dann direkt mal zum Thema aktuelle politische Lage. Da hat der Jörg noch was reingeschrieben, was wir ja heute bereits auch schon vordiskutiert hatten, zum Thema ja, Künstler. Ich denke, das ist das, wenn du es selber vorstellst. Ja, also die neueste Entwicklung ist die gewesen, dass wir auf Facebook angeschrieben worden sind, und zwar von dem Dario. Der hat gemeint, ja, ob wir nicht sein Video posten wollen. Das habe ich mir dann angeschaut. Das passt eigentlich wie die Faust aufs Auge, dieses Thema. Und ich habe dann mit ihm Kontakt aufgenommen und die Kontaktdaten ausgetauscht. Er ist also zu allen Schandtaten bereit. Ist wahnsinnig glücklich, dass wir das jetzt aufgegriffen und geteilt haben. Hat sich zigmal bedankt. Ist auch ein absoluter Fan der Piraten. Und ich sage, dann muss ich auch, kann ich ja gern Mitglied werden. Ja, mach, das wäre eine Option. Und der ist wirklich zu allem bereit und der würde auch mal zum Parteitag kommen, da performen oder wie wir eben schon gehört haben, auf Veranstaltungen und so weiter und so fort. Das ist wirklich klasse. Und das ist jetzt schon der zweite. Eine Woche vorher hat sich dieses Team Raccoon bei uns gemeldet. Die haben sogar uns in der Textzeile drin gehabt. Das hat sich auch gut verkauft und gut geteilt. Auch da ist das gleiche Spiel. Die sind sehr, sehr dankbar, dass wir ihnen da eine Chance geben, auf unseren Seiten sich darzustellen. Sind auch zu allen Schandtaten bereit, auch eventuell was extra nochmal für uns zu entwickeln und dementsprechend auch zu verteilen und so weiter. Ja, also ich finde es eine deutliche, eine sehr gute Entwicklung. Wenn das so weitergeht, bin ich sehr, sehr glücklich. Ich denke, mit Musik kann man sehr viele Themen transportieren, die wir so mit normalen Textbotschaften nicht hinkriegen. Und ich wünschte mir auch, dass das Schule macht, dass wir damit irgendwie aus unserer eigenen Filterbubble ein bisschen rauskommen und auch neue wieder anziehen. Und ich kann im Moment gerade auf die Statistik gucken. Also im Moment gehen die Zahlen wieder von den Likes jetzt auf Facebook gehen wieder nach oben. Das ist nicht schlecht. Zwar immer noch nicht den Stand, den wir mal hatten, aber es geht wieder ein bisschen nach oben und nicht mehr nach unten. Ja, ich finde das toll. Ich bin doch so froh, dass ich das mitgekriegt habe. Es ist einfach genial. Ja, das finde ich auch eine sehr, sehr, sehr schöne Nachricht. Ja, also ich würde auch vorschlagen, dass wir das irgendwie auf dem Schirm lassen, dass wir das aufgreifen und auch die Jungs ein bisschen irgendwie fördern. Dass ich denke, das kann in den Szenen und so weiter wirklich Multiplikatoren für uns sein, wenn wir da ein bisschen Werbung machen und die machen für uns Werbung. Das sollten wir auf jeden Fall irgendwie mal in den Köpfen halten, dass wir da eine Idee oder Konzepte holen, wie wir das am besten vermarkten. Ja, definitiv. Ich möchte allerdings zu bedenken geben, dass man bitte aufpassen soll, dass sich diese Jungen nicht ausgenutzt oder irgendwie eingespannt fühlen, weil weder will ich denen das irgendwie persönlich antun, noch glaube ich, dass das sonderlich förderlich für die Sache ist. Also durchaus dann immer auch die, ich finde, da kann man durchaus auch den kooperativen Aspekt betonen und nicht versuchen, sie da allzu sehr vor den Karren zu spannen und irgendwie mehr in die Öffentlichkeit zu ziehen, als sie vielleicht auch tun möchten, weil es ist nochmal ein Unterschied, zum Beispiel auf einem Parteitag aufzutreten oder in einem Video. Ja, da stimme ich dir zu. Ich würde auch den da empfehlen, dass er hat mir zwar gesagt, ich kann die Nummern weitergeben und jeder kann ihn kontaktieren, dass wir das ein bisschen kanalisieren. In dem Fall, also ich stelle mich auch da gern zur Verfügung als Schnittstelle, dass wir dann mit einer Stimme sprechen und dass wir das dann wirklich gesamt und einheitlich koordinieren, wo es dann Sinn macht und wo es keinen Sinn macht, dass die auch wirklich dann auch noch den Spaß bei uns behalten. Ja, das sehe ich genauso. Ja, cool. Wunderbar. Dann sehe ich jetzt von meiner Seite hier meine To-Dos für heute abgearbeitet. Wer von euch hätte denn noch was? Ich hätte noch eine Kleinigkeit, nochmal den Tipp, wo wir auch schon besprochen haben. Einfach nochmal den Hinweis auf die Presse. Klingt euch da in die Verteilerlisten ein, in die Mailinglisten ein, dass ihr auf dem neuesten Stand seid. Wie gesagt, die Bundespresse macht eine Menge Arbeit, bringt eine Menge Sachen hervor, die vielleicht nicht jeder Einzelne auf dem Schirm hat, wenn er nicht in der Liste ist oder gerade die Webseiten besucht. Also es ist wirklich ein Tipp, da sich einzuklinken. Und wer Lust hat, sich da auch aktiv mit Themen an uns dann, sage ich jetzt als uns, als Presseteam, zu wenden, dass wir da was machen. Also für jeden Input ist man dankbar. Und je mehr wir publizieren, also je mehr wir mit Qualität publizieren, desto besser ist das dann für uns alle. Und Ideen hat, denke ich, jeder. Und jede Idee ist irgendwo dankbar, wird dankbar angenommen und versucht umzusetzen. Ach, da fällt mir gerade ein, Sneak Preview, ihr bekommt von mir morgen oder allerspätestens übermorgen einen fertigen Artikel für die Bundeswebseite zugeschickt. Ob ihr ihn dann hernehmen wollt, das müsst ihr dann am Schluss entdecken, aber ich wollte ihn euch anbieten. Sehr gut, vielen Dank. Geoffrey? Oui? Ja, ich habe hier gerade eben noch mal kurz die Mail vor Augen gehabt vom René. Der hatte das ja gestern schon angesprochen mit der Nachbesprechung BPT. Seid ihr da schon am Klüngeln? Weil dann mache ich das Ticket zu. Wir haben das gestern ganz transparent und nachvollziehbar noch in ein paar Minuten organisationsmäßig besprochen in den Nachwehen der Bundesvorstandssprechstunde. Von meiner Seite ist das organisatorisch geklärt. René hat sich den Hut aufgesetzt und möchte ein Doodle herumschicken, in dem dann ich, jemand von der Versammlungsleitung, bevorzugt Mike, sowie ein paar neuralgische Positionen des Bundesvorstands ihre Teilnahmemöglichkeiten und Zeiten eintragen und je nachdem, wann es uns allen passt, werden wir das dann stattfinden lassen. Also Bottomline läuft, kannst du zumachen. Okay, dankeschön. Also haltet die Augen, wann das Doodle kommt. Ich weiß gar nicht, ob es schon da ist. Ich habe heute noch gar nicht in mein anderes Mail reingeguckt. Aber ja, genau. Ja, ich schicke sie dir sicherheitshalber vorher noch weiter. Wunderbar. So, dann kann ich an dieser Stelle wohl guten Gewissens die Sitzung schließen. Es bleiben ein paar Kleinigkeiten zu besprechen. Punkt 1 ist der Yoshi-Bär, der ist gerade eben da. Yoshi-Bär, könntest du mir unter Umständen gleich noch irgendwo erklären, wie ich die Termine des Teams Polgas und sonstige Termine, die immer mal wieder so im Rahmen anfallen, wie zum Beispiel diese Bufo, diese WPT vor- und nachbesprambles, in diesen Kalender einpflege, den wir jetzt immer im Mumble haben. Irgendwer sagt mir, dass ich das auch könne. Ja, das können eigentlich alle, die einen Wiki-Zugang haben. Ich zeige euch gerne, wie das geht, wobei ich jetzt schon eine Erweiterung programmiere, dass eine zentrale Seite diese Zusatztermine abspeichert. Das ist allerdings jetzt in der Entwicklung ein bisschen komplizierter. Dann hat man im Endeffekt ein zentrales Eingabetool und da kann man dann noch zusätzliche Termine eintragen, neben dem, was die AGs dann halt machen. Okay. Heißt das jetzt, es lohnt sich nicht, wenn du es mir jetzt erklärst, oder es lohnt sich trotzdem? Es lohnt sich dann trotzdem, weil das einfach nur ein Zusatzfeature ist. Das, was jetzt ist, funktioniert alles und ich erkläre euch, wie das geht. Und dann kommt irgendwann mal noch was, was die Sache dann noch einfacher macht. Okay, dann würde ich vorschlagen, wir beide ziehen uns jetzt gleich mal nochmal irgendwo hin zurück. Also ja, ich beende an dieser Stelle mal kurz hochoffiziösig die Sitzung. Bitte dann um das Ausschalten der Aufnahme, den hinteren technischen Teil könnt ihr auch gerne wegschneiden. Spannend, damit sei die Sitzung geschlossen um 20.59 Uhr Joffrey-Zeit. Und ja, dann würde ich sagen, nehmen wir uns gleich mal irgendwie einen Raum höher.